6:51 Uhr haben wir es. Seit gestern liegt es auf dem Tisch, das Wahlprogramm der Union. Einstimmig haben die Spitzen der beiden Parteien ihren Wunschzettel für die Zeit nach der Bundestagswahl verabschiedet. Auch wenn keine Gegenfinanzierung genannt wird, in drei Bereichen sollen die Steuern gesenkt werden. Der Kinderfreibetrag wird erhöht, der Eingangssteuersatz von 14% auf 12% gesenkt und der Steuertarifverlauf soll arbeitnehmerfreundlicher gestaltet werden. Die CSU hätte zwar gern ein genaueres Datum für die Steuersenkungen gehabt, aber darauf ließ sich die CDU nicht ein. Der Generalsekretär der Sozialdemokraten ist jetzt am Telefon, Hubertus Heil. Guten Morgen, Herr Heil. Schönen guten Morgen, grüßen Sie. Steuererhöhungen wird es mit mir nicht geben, so Angela Merkel am Wochenende immer wieder. Glauben Sie ihr das? Glaubwürdig ist das alles nicht. Das ist aus meiner Sicht auch kein Regierungsprogramm, sondern eher ein Armutszeugnis. Der Grundsatz des Programms ist, es hat keine Idee für die Zukunft dieses Landes. Wenn Frau Merkel eine haben sollte, versucht sie, das zu verschweigen, was sie vorhat. Das scheint mir doch aber so nicht zu stimmen, denn in zwei Punkten, da liegt die Union doch zumindest so ähnlich wie die SPD. Geringverdiener und Familien werden entlastet, das wollen die Sozialdemokraten doch auch. Also das Zukunftsprogramm der Frau Merkel ist doch daran ablesbar. Das, was die Union da versucht, ist Vernebelung dessen, was sie vorhat. Denn wir haben auf der einen Seite im Moment eine Situation, wo wir wirklich uns stemmen müssen gegen die Krise mit sehr, sehr viel Geld. Das weiß jeder. Die Steuereinnahmen brechen im Moment weg. Wir müssen, wenn die Wirtschaft dann wieder läuft, zuallererst auch von der hohen Neuverschuldung runter, gleichzeitig mehr in Bildung investieren zukünftig. Und da verspricht die Union auf breiter Front Steuersenkung. Das ist unrealistisch. Und wenn die Union das tatsächlich vorhat, dann verschweigt sie den Menschen, wie sie das gegenfinanzieren will. Das liefe im Zweifelsfall nach dem Unionsprogramm auf massive Sozialkürzungen hinaus, auf Einschränkungen auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also das passt vorne und hinten nicht. Das haben einige in der Union am Wochenende erkannt. Deshalb gab es diese leicht chaotische Steuerdebatte. Ein Wahlprogramm ist das nicht, ein Regierungsprogramm schon gar nicht. Sie rechnen also auch nicht damit, dass das Feuer sozusagen, das die Ministerpräsidenten Oettinger und Böhmer gelegt haben, dass dieses Feuer gelöscht ist? Nein, da ist ja ein bisschen das durchgelugt, was da läuft. Die Union hat versucht, sich gestern ein bisschen einfacher zu machen, indem sie da keinen Parteitag macht, wo eine Partei offen und demokratisch über sowas diskutiert. Sondern da hocken sich die Vorstände zusammen und schreiben ein paar Seiten auf. Das liest sich ganz gefällig, nur es ist kein Zukunftskonzept für unser Land in keinem einzigen Bereich. Und in der Steuerpolitik zeigt sich, wo der Hase langläuft. Man will den Menschen verschweigen, was man nach der Bundestagswahl vorhat. Herr Heil, ich frage mich, ist der grundsätzliche Ansatz der Union nicht doch richtig, mehr Wachstum zu schaffen, statt die Bürger mit mehr Abgaben zu belasten? Wachstum ist wichtig, das ist gar keine Frage. Deshalb stemmen wir uns im Moment gegen eine Krise. Wir haben die schärfste Wirtschaftskrise in der Geschichte unseres Landes nach dem Kriege. Aber man muss einen realistischen Weg beschreiben, wie man nachhaltiges Wachstum haben will. Dafür gibt es keine Idee. Die Vorstellung, dass man alles gleichzeitig machen kann, nämlich Neuverschuldung dann wieder runterbringen, mehr investieren in Bildung und dann gleichzeitig große Steuergeschenke zu versprechen, das klappt nicht. Wir sagen realistischerweise, wir brauchen an einem Punkt langfristig sogar mehr Geld, nämlich für Bildung. Da muss man auch sagen, wo es herkommt. Das haben die Sozialdemokraten gemacht. Wir haben ein konsistentes, ein konsequentes Programm. Das ist bei der Union nicht erkennbar. Sie wollen unter anderem den Spitzensteuersatz anheben. Aber was bringt der vor dem Hintergrund der Neuverschuldung? Wir haben gestern gehört, dass es sogar einen CDU-Ministerpräsidenten, Herr Böhmer, gibt, der sagt, das ist richtig zu sagen, wir brauchen einen Solidaritätsbeitrag auch von Leuten, die Spitzenverdiener in diesem Lande sind. Das bringt jährlich 3,7 Milliarden Euro, wenn man mehr in Bildung investieren will. Dann wäre das für die Schulen in Deutschland schon mal eine ganz ordentliche Summe, Jahr für Jahr. Ich sage nur an dieser Stelle, Frau Merkel versucht entweder die Leute hinter die Fichte zu führen, was sie wirklich vorhat, oder sie hat einfach schlicht und ergreifend kein Konzept, will den Leuten verschweigen, dass das so ist und versucht sich da durchzumogeln. Das ist in keinerlei Hinsicht akzeptabel. Wir müssen noch auf ein anderes Problem kurz jedenfalls eingehen, das aktuelle Wahlrecht. Von den Überhangsmandaten bei der Wahl im September würde vor allem die CDU profitieren. Ihr Parteivorsitzender hat in einem Brief an die Kanzlerin eine Änderung angemahnt. Riskieren Sie denn jetzt den Koalitionsbruch? Also unterstützen Sie den Antrag der Grünen und Linken am Freitag? Wir wollen in der Sache mit dem Koalitionspartner darüber reden, dass wir in einer merkwürdigen Situation sind, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass das jetzt geltende Wahlrecht nicht verfassungskonform ist, gibt es eine Übergangsfrist, das zu ändern. Wir sagen, es wäre gut, wenn wir das vor der Bundestagswahl machen, damit, wenn diese Wahl knapp ausgeht, es nicht zu Unsicherheiten kommt. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Das Wahlrecht muss geändert werden, sagt das Verfassungsrecht. Wir sagen, lasst es uns jetzt machen, damit kein Schatten über die kommende Bundestagswahl fällt. Und da geht es nicht darum, wer davon profitiert oder nicht, sondern die Frage ist, wie kriegen wir ein verfassungskonformes Wahlrecht hin? Die Frage ist, riskieren Sie einen Koalitionsbruch? Wir haben eine Position, die besprechen wir mit dem Koalitionspartner. Und wenn der nicht mitspielt? Ich sage nochmal, wir wollen das miteinander versuchen und ich finde es in der Union, sich da zu bewegen. SPD-Generalsekretär Hubertus Heil, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. 6:57 Uhr ist es, Deutschlandradio Kultur.